Deutschlandfunk Kultur heute. El Chapo, der Kleine, dieser drollige Beiname, bezieht sich lediglich auf die 1,68 Meter, die Joaquin Guzmán misst. Der berühmt-berüchtigte mexikanische Drogenboss, der Prozess gegen ihn in New York geht gerade in die letzte Runde. Klein oder womöglich harmlos sind die Taten, die ihm zur Last gelegt werden, wahrlich nicht. El Chapo soll für den Tod tausender Menschen und für den Schmuggel von tausenden Tonnen Drogen in die USA verantwortlich sein. Daran gemessen ist The Mule, zu Deutsch der Maulesel, wohl ein harmloser Geselle, denn mit dem Namen des gemütlichen Vierbeiners werden in der Drogensprache unscheinbare Kuriere bezeichnet. Und genau solch einen stellt der mittlerweile 88-jährige Clint Eastwood in seinem neuesten Film dar. Einen erfolglosen Blumenzüchter mit weißer und altersbedingt faltiger Haut, der die Aufmerksamkeit der Grenzkontrolleure eigentlich nicht auf sich ziehen sollte. The Mule läuft heute bei uns in den Kinos an. Unsere Filmkritikerin Katja Nicodemus hat den Film gesehen. Es liegt ja nahe, Frau Nicodemus, dass die Grenzkontrolleure, also die Drogenfahnder, doch auf Clint Eastwood alias Earl Stone aufmerksam werden. Stimmt das? Sie werden sogar ziemlich schnell auf ihn aufmerksam. Zumindest bekommt der FBI-Chefermittler, der wird übrigens gespielt von Bradley Cooper, der kriegt sofort heraus, dass ein Kurier namens El Tata, auf Deutsch also Papi, Fati, dass da jemand mit diesem Decknamen unterwegs ist. Und über Abhöraktionen bekommen die FBI-Ermittler sogar heraus, welchen Autotyp dieser Kurier fährt. Aber dieses ganze hochtechnisierte Profiling nützt eben nichts, weil sich keiner vorstellen kann, dass der Kurier ein etwa 90-jähriger alter weißer Mann ist. Ja, und Eastwood, der ist ja schon als Regisseur ein großer, gelassener Erzähler und der nimmt sich jetzt hier Zeit, diese Fahrten zu zeigen über die Highways, die Pausen in Diners und Restaurants, hinten drin dann ein paar hundert Kilo Kokain und auch den familiären Hintergrund dieses Mannes, der, wie wir erfahren, seine Familie immer vernachlässigt hat und so, ja, der ein ziemlicher Halodri war, den kriegen wir mit. Und über diesen ganzen Fahrten durch die amerikanische Landschaft, über diesem Highway Groove, da schwebt halt die Gewissheit, dass El Tata oder dieser Earl Sharp, wie er heißt, irgendwann erwischt werden wird. Und das ist dann doch das Spannungsmoment. Also ist das jetzt ein Thriller, eine Tragikomödie oder ein Roadmovie? Beides, würde ich sagen. Von allem etwas, okay. Dann schauen wir uns nochmal diesen Tausendsasser Clint Eastwood an, der ja nicht nur Schauspieler ist in diesem Fall, sondern auch Produzent, auch Regisseur, das haben Sie gerade schon gesagt. Wie gibt er sich in dieser jüngsten Schauspielrolle? Ist das so ganz anders, als wir denken bei Clint Eastwood wahrscheinlich zunächst an Dirty Harry? Ja, er war ja immer der wölfische Einzelgänger mit diesen zusammengekniffenen Augen, dem durchgedrückten Kreuz. Ich meine, wenn Sie Dirty Harry ansprechen, wir erinnern uns, da gibt es ja am Anfang der Szene, da beißt er in ein Sandwich und legt dann zwischen 5 Kaubewegungen, ich habe es wirklich mal gezählt, zwischen 5 Kaubewegungen einen ganzen Straßenzug in Schutt und Asche. Und diesen Aufräumertypus, den er jetzt trotzdem hier physiognomisch immer noch ähnlich sieht, den verkörpert er hier nicht, sondern die Kontinuität in Eastwoods Kino, die liegt eher, glaube ich, darin, dass all seine Filme ja amerikanische Passionsgeschichten sind. Also wir denken an den geläuterten Revolverhelden in Erbarmungslos oder den abgefuckten Polizeireporter in True Crime, der dann plötzlich gegen die Todesstrafe kämpft. Und fast immer haben ja diese Figuren einen leidvollen Entwicklungsroman hinter sich, der nicht erzählt werden muss, weil ihnen ja sowieso noch große Prüfungen bevorstehen. Und hierfür dieser Entwicklungsroman zur Wiederentdeckung der vernachlässigten Familie und zwar auf ziemlich sentimentale Weise und das fand ich dann doch sehr ungewöhnlich für Clint Eastwood. Also kann man nicht sagen, dass Sie sprachen jetzt gerade von amerikanischen Passionsgeschichte, dass sich dieser neue Film The Mule da ganz organisch in das Gesamtwerk einreiht, sondern ist das ein selbstironischer Bruch oder wie möchten Sie das sagen? Nee, ich finde ihn überhaupt nicht selbstironisch, was sein Amerika-Bild betrifft, weil eben Eastwood hat nie so sentimental und pathetisch die Familie gefeiert. Ich meine, es gibt in diesem Film eher, was die Figur betrifft, so kleine Selbstironien. Am Anfang, wenn Earl Sharp ganz unten ist, die Bank hat sein Haus gepfändet, seine Blumenzucht ist pleite gegangen, da sind seine Haare verwuselt und er sieht wirklich wie ein 100-Jähriger aus. Und später in Kontakt mit den mexikanischen Kartellmitgliedern, da wirkt er schon sehr alt, wenn rauskommt, dass er noch nie eine SMS geschrieben hat. Und als die Mexikaner dann einmal herumbrüllen, da zückt er dann in so einer Art Übersprungshandlung seinen Lippenbalsam. Also innerhalb der Figur gibt es dann eher schöne kleine Brechungen. Die amerikanische Straße, also beziehungsweise den amerikanischen Topos sprachen Sie jetzt schon an, und ist ja die Grenze zwischen den USA und Mexiko, beziehungsweise deren Durchlässigkeit auch Lieblingsthema von Donald Trump. Kann man diesen Grenzübertritt auch irgendwie als politischen Kommentar von Clint Eastwood lesen? eigentlich nicht den Grenzübertritt, sondern die Gesamtkonstruktion, würde ich sagen, zwischen Weißen und Mexikanern in diesem Film. Ich meine, wir sehen ja einen Mann, der sich wirklich im allerletzten Moment zum Familienmenschen läutert. Ja, er hat plötzlich Geld, er hat schöne Anzüge, er nimmt wieder am Familienfesten teil. Und wie macht er das? Indem er hochkriminell wird. Also er transportiert ja Drogen im Wert von Millionen Dollar. Und diese Dialektik eben zwischen Kriminalität und sozialer Reintegration, die funktioniert wirklich nur, weil der Film die mexikanischen Dealer als richtig schlimme, skrupellose Bösewichter zeigt. Fiese Fressen, fiese Tattoos, bedrohliche Grimassen. Also da baut der Film plötzlich eine Grenze auf innerhalb von verschiedenen Varianten von Kriminalität. Und das ist eigentlich Clint Eastwoods Amerika-Bild ein bisschen ja, unwürdig, würde ich sagen, weil sozusagen dann den großen, guten, alten, weißen Mann gegen diese Grimassen der Mexikaner abzusetzen, wirkt einfach ein bisschen billig. Katja Nikodemus war das über The Mule, den neuen Film von und mit Clint Eastwood. Heute läuft er bei uns in den Kinos an.